Erster, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Zweiter, jede Ranke an mir, die keine Frucht trägt, entfernt er. Jede Ranke, die Frucht trägt, schneidet er zurück, damit sie noch mehr Frucht bringt. Dritter, ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Vierter, eine Ranke kann von sich aus keine Frucht tragen, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. Genauso könnt auch ihr keine Frucht tragen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Fünfter, ich bin der Weinstock, ihr seid die Ranken. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Sechster, wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er wie eine verdorrte Ranke weggeworfen. Man sammelt solche Ranken und wirft sie ins Feuer, wo sie verbrennen. Siebter, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Achter, mein Vater wird dadurch geehrt, dass ihr viel Frucht bringt und so meine Jünger seid. Neunter, so wie der Vater mich geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Zehnter, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Elfter, das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude bei euch ist und eure Freude vollkommen wird. Zwölfter, das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Dreizehnter, niemand hat eine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde hingibt. Vierzehnter, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Fünfzehnter, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Sechzehnter, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. So wird der Vater euch alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Siebzehnter, das befehle ich euch, liebt einander. Achtzehnter, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich zuerst gehasst hat. Neunzehnter, wenn ihr zur Welt gehören würdet, würde die Welt euch lieben, denn sie liebt, was ihr gehört. Weil ihr aber nicht zur Welt gehört, sondern ich euch aus der Welt ausgewählt habe, deshalb hasst euch die Welt. Zwanzigster, erinnert euch an das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Diener ist nicht wichtiger als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort befolgt haben, werden sie auch euer Wort befolgen. 21. Aber all das werden sie euch antun wegen meines Namens, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. 22. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen gesprochen hätte, hätten sie keine Sünde. Aber jetzt haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. 23. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. 24. Wenn ich unter ihnen nicht die Werke getan hätte, die kein anderer getan hat, hätten sie keine Sünde. Aber jetzt haben sie es gesehen und mich und meinen Vater gehasst. 25. Aber das Wort muss erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie haben mich grundlos gehasst. 26. Wenn aber der Helfer kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, wird er von mir Zeugnis ablegen. 27. Auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir wart.